1. In manem ersten Bericht, Theophilus, habe ich als beschrieben, was Jesus von Anfang an tat und lehrt. 2. Bis zu dem Tag und dem in den Himmel aufgenommen Word, nachdem den Aposteln, die durch den Heiligen Geist ausgewählt hat, seine Anweisungen gegeben hat. 3. Diesen Aposteln sagte er sich nach seinem Leiden durch Zahlreich Beweis als lebendig indem er ihnen wesig Tage lang erschien und über das Reich Gott sprach. 4. Waren der mit ihnen zusammen war, befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, von der sie bereits von ihm gehört hatten. 5. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, doch wurdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. 6. Daraufhin fragten in die Anwesenden, Herr, wirst du zu dieser Zeit das Königreich für Israel wiederherstellen? 7. Antwortet ihnen, es steht euch nicht zu, die genuen Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgelegt hat. 8. Doch wurdet Kraft erhalten, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und wurdet mein Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Juda und Samaria soe bis und die Enden der Oder. 9. Nachdem dies gesagt hat, wurde vor ihren Augen emporgehoben und ein Wolkenzug in ihren Blicken. 10. Warend sie unverwandt zum Himmel blickten, als hinaufer, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewanden neben ihnen. 11. Die sprachen, Männer aus Galilä, warum steht hier und blickt zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wird auf dieselbe Weise zurückkehren, wie in den Himmel aufgefahren seid. 12. Daraufhin kehrten sie vom Olberg nach Jerusalem zurück, welchen nahe bei Jerusalem liegt, etwa einen Sabbatweg entfernt. 13. Als sie in die Stadt gekommen waren, begaben sie sich in das Obergemark, wo sie gewöhnlich wohnten, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. 14. Dies Alverharten dort einmütig im Gebet, zusammen mit einigen Frauen, Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 15. In jenen Tagen stand Petrus mitten unter den Brüdern auf und sprach zu ihnen, wo bei etwa 120 Personen anwesend waren. 16. Männer und Brüder, es muss sich die Schrift erfüllen, die der Heilige Geist durch den Mann David über Judas vorausgesagt hat, welcher zum Führer der Word, die Jesus gefangen nahmen. 17. Denn gehort zu uns und hat seinen Anteil an diesem Dienst erhalten. 18. Dieser erwarb sich mit dem Lohn seiner Ungerechtigkeit einfeld, dann stürzte Kopfüber, Platz in der Mitte auf, und all sein Eingeweide traten hervor. 19. Dies Word allen Einwohnern Jerusalems bekannt, so dass Jeans Feld in Ira Sprach Akeldama genannt Word, was Blutacker bedutet. 20. Den estate im Butch der Samen geschrieben, sein Wohnstadt soll verwüstet werden, und niemand soll darin wohnen, und weiter, sein AMT soll ein andere übernehmen. 21. Daher muss einer der Männer, die ganzeit mit uns zusammen waren, waren der Herr Jesus unter uns workte. 22. Vom Beginn der Taufe des Johannes und bis zu dem Tag und dem von uns in den Himmel aufgenommen Word, sage seiner Auferstehung mit uns werden. 23. Sie schlugen daraufhin zwei Männer vor, Joseph, genannt Barsabbas, der Arch Justice Hias, und Matthias. 24. Und sie betiten, Herr, du, der die Hasen alle kennt, sage uns, welchen von diesen beiden du erwolltest. Dicen Dienst und Diocese Apostolum zu übernehmen. 25. Von dem Judas zurückgetreten ist, seinen im bestimmten Ort zu gehen. 26. Daraufhin warfen sie los für sie, und das los fiel auf Matthias, so dass den elf Aposteln hinzugefügt wurde.